بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wo sind wir stehen geblieben gestern? Barakallahu fikum. Bei der siebten. Wir haben damit begonnen, aber wir haben nicht alles erwähnt. Und das ist eigentlich keine Regel, sondern eine ein Beispiel für Eigenschaften der Leute der Jahiliyyah. Halas? Wir haben gestern erwähnt, die siebte Eigenschaft der Leute der Jahiliyyah, der Mushrikin, der Kuffar. Und bei der Eigenschaft hat sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam was? Und von ihnen unterschieden. Barakallahu fikum. Dann sagen wir, mit Allahs tabarakatala Erlaubnis, also die siebte Mas'ala, inshallah ta'ala, wo wir stehen geblieben sind. Al-Mas'ala tussabia, sagt Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, Al-Mas'ala tussabia, Al-Istidlaulu bi kawmin u'atu kuwa fil afhami wal a'mal. Die Leute der Jahiliyyah, die Mushrikin und Kuffar, beweisen immer, sie versuchen zu beweisen mit jemandem, mit einem Volk, mit Leuten, denen Allah subhanahu wa ta'ala Ilm gegeben hat und Verständnis gegeben hat. Intellektuelle Leute. Intellektuelle Leute. Das ist ihr Beweis. Er sagt, ja, das sind Leute, intellektuelle Leute, die sind in die Schule gegangen, die kennen sich aus. Sie haben ein Buch, sie haben die Taurat oder Injil oder andere Schriften. Und das kann man nicht so einfach, wie heißt das? Verleugnen, ja. Sie sind in die Schule gegangen, sie kennen sich aus. Und sie können Sachen machen, die haben Sachen gemacht. Wafil Mulki, und sie haben Besitz. Ja? Diese Leute haben so viel Geld und haben so viel Besitz und haben so viel Macht. Das ist ihr Beweis. Beweis für was? Dass diese Leute auf dem geraden Weg sind. Ja? Also wenn jemand viele Diplomen hat, wenn jemand viel Geld hat, wenn jemand eine starke Position hat, wenn jemand mächtig ist, das ist Beweis, dass diese Leute auf dem geraden Weg sind. Ja? Das haben wir gestern erwähnt. Aywa. Faradda Allahu dhalika biqaul. Allah subhanahu wa ta'ala antwortet auf ihre Shubha. Ja? Jede Sache, die wir erwähnen, haben wir bereits erwähnt, jede Sache, die wir erwähnen, gilt nicht nur für die Kuffar in der Zeit des Propheten, sondern sie gilt für alle Kuffar. Auch die Kuffar jetzt in unserer Zeit. Ja? Heute, wer ist der Beste? In unserer Zeit, wer sind die besten Menschen heute? Die Besten heute sind die, die am meisten Diplomen haben, ja? Irgendwelche Universitäts... Wie sagt man das? Ich sage Beste bei den Menschen. Ja. Die Besten heute bei den Menschen, wer, das ist der, der am meisten Geld hat. Auch wenn er das größte Schwein ist, okay? Er ist das, der Beste. Der Mächtigste hat viel Macht und Geld und Soldaten und er hat viel Wissen, er hat alles gelernt. Mashallah, tabarakallah. Aha. Er hat die ganze griechische Philosophie von Aristoteles und Platon und was weiß ich. Ja? Wen gibt es noch? Sokrates. Oh. Ja? Und so weiter und so weiter. Das sind die besten Menschen heute. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala antwortet ihnen auf diese Shubha und sagt, وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِي. Ja? Wir werden dann inshallah ta'ala jetzt erwähnen, was Ibn Jarir al-Tabari darüber sagt. Sagt Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُ لِلْكُفَّارِ كُرَيْشِ وَلَقَدْ مَكَّنَّا أيها القوم عادا الذين أهلكناهم بكفرهم فيما لم نمكنكم فيه من الدنيا. O ihr Kuffar, Allah subhanahu wa ta'ala durch diese Aya, لقد مكنناكم فيما إن مكنناكم فيه. Wir haben, ولقد مكنناهم, wir haben den Völkern vor euch Macht gegeben und Kraft gegeben, die wir euch nicht gegeben haben. Ja? Stimmt's? Ibn Jarir al-Tabari, der berühmte Mufassir des Islams, jeder von euch kennt Ibn Jarir al-Tabari, Imam al-Tabari, barakallahu fikum, sagt, Allah subhanahu wa ta'ala antwortet ihnen in dem Sinne, o ihr Quraysh, o ihr Kuffar, Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Volk von Ad zum Beispiel oder Thamud oder anderen Völkern vor euch große Macht gegeben. Macht, die er euch nicht gegeben hat, aber Allah hat sie trotzdem zerstört wegen ihrem Kuffer. Das bedeutet, wenn jemand mächtig ist und wenn jemand Kraft hat und wenn jemand viel Geld oder Söhne hat oder viel Ilm und Wissen und er kennt sich aus, Mashallah, er kennt sich aus. Ja? Nimm jetzt irgendeinen Muslim, ja? Irgendeinen Muslim, er kennt nichts anderes, hat nur Tauhid gelernt in seinem Leben, welche Sachen kennt er sich null aus. Okay? Nimm ihn und frag ihn ein paar Sachen in Dunya, welche Sachen, um die sich die Menschen heute gegenseitig die Köpfe einschlagen. Na? Frag ihn zum Beispiel über die Börse. Ja? Frag uns über die Börse. Ja? Wie läuft das dort? Diese ganzen Aktien und DAX und DIX und oder wie das heißt, alles heißt. Ja? Bahnhof. Ja? Die sagen, ah, das sind Schwachköpfe, das sind zurückgebliebene Mutakhalifun, die kennen sich null aus. Die sind niemand, die sind nichts. Ja? Aber ist es das, was zählt? Ist das dein Maßstab? Ja? Frag ihn, wo soll ich investieren? Was ist mit Geld? Was ist mit Gold? Was ist mit den ganzen Aktien? Was ist mit... Ja? Er kennt sich da aus. Ihr könnt Tag und Nacht darüber reden. Ja? Aber frag ihn, wer ist dein Gott? Was ist Gott? Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Auch vorher gab es Völker, o ihr Kuffar, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie zerstört wegen ihrem Kuffer. Und Allah hat ihnen mehr Macht gegeben als euch. Deswegen seid nicht so hochmütig und so arrogant. Ja? Also die gleiche Schubha, ja, haben die Kuffar in unserer Zeit. Die glauben, weil sie so viel Macht haben und weil die Muslime sich null auskennen, in welchen Sachen, sie glauben, dass wir sie vor Allah tabaraka wa ta'ala retten. La hawla wa la quwwata illa billah. Dann sagt Ibn Jarir, وَأَعْتَيْنَاهُ مِنْهَا الَّذِي لَمْ نُعْتِكُمْ مِنْهُ مِنْ كَثْرَةِ الْأَمْوَالِ وَبَسْطَةِ الْأَجْسَامِ وَشِدَّةِ الْأَبْدَانِ. Ja? Und wir haben denen, den früheren Völkern, mehr gegeben von was? Ja. Wir haben ihnen das gegeben, was wir euch nicht gegeben haben. Im Amwal, was ist mal? Vermögen, Geld. وَبَسْطَةِ الْأَجْسَامِ وَكُوَّةِ الْأَبْدَانِ. Das Volk von Ad, wie groß waren die? Ja? Die waren 20 Meter groß. 20 Meter große Männer. Ja? Haben in Felsen, in Bergen, haben sie ihre Häuser gebaut. Die waren Riesen. Subhanallah. Ja? Das Volk von Ad. Die waren stärker, die waren mächtiger, die waren... Aber trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala sie wegen ihrem Kuffer zerstört. Ja? Die Quraysh haben sich wichtig gemacht. Ah, was will Muhammad und seine Leute? Das sind alles schwache Leute, das sind alles niemand, die kennen sich nicht aus. Die meisten von denen sind Sklaven, oder nicht? Ja? Sklaven? Bilal, ja? Ammar, Ibn Yasir und seine Familie Sklaven. Was wollen die? Ja? Können nichts machen. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja? Und die Quraysh, die Tawarit, die Kuffar, haben geglaubt wegen ihrem, ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihnen was gegeben hat. Zum Beispiel Tijara. Was ist Tijara? Handel. Die Qurayshiten, also die Kuffar in Mekka, haben Handel getrieben. Im Winter sind sie nach Scham. Und im Sommer nach Scham. Sind sie gefahren mit ihren Karawanen, weil ein Händler das war damals. Und nicht nur damals, Aslen im Handel ist Bereke. Ja? Und das ist bei den Muslimen einer der angesehensten was? Also in welchem Sinne? In welchem Sinne ist Handel? Im Handel ist große Bereke. Ja. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Könnt ihr euch erinnern, als wir über Kitab und Nikah gesprochen haben? Ja, als wir geredet haben über die Mas'ala Kefa'a, dass der Mann und die Frau circa auf dem gleichen Niveau sind. Ja, dann haben wir auch diese Sache erwähnt. Ja, nehmen wir an, zum Beispiel der Vater des Mädchens ist ein Tajir, ein Händler. Ja? Und der sie heiraten will, ist ein Hajjam, einer, der sein Geld mit Hijama verdient. Die sind nicht auf dem gleichen Niveau. Ja? Weil dass der Verdienst von einem Händler ist Ezze und der Verdienst von einem Hajjam ist Khabith, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kesbul Hajjami, Khabith. Der Verdienst eines Hajjams ist minderwertig, ekelhaft. Die sind nicht auf dem gleichen Niveau. Tochter eines Tajirs soll einen Hajjam heiraten. Die Hanabile nehmen das sehr ernst. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber das ist jetzt inshallah ta'ala ein. Das habe ich nur so als Auffrischung. Ehrlich gesagt, es gibt Schwestern. Ich will jetzt, naja, auch wenn ich wollte, könnte ich keine Namen nennen, weil ich weiß nicht, um welche Schwestern es sich handelt. Okay? Aber zu mir sind gekommen einige Nachrichten, Meldungen und so weiter, dass einige Schwestern sich beschweren. Ja. Sie beschweren sich auf ihre Männer, dass ihre Männer sich nicht besonders gut auskennen mit der Ehe. Und wenn ich sage Ehe, dann meine ich die Ehe im islamischen Sinne, nicht die Ehe im Kafir-Sinne, weil da kennt sich jeder Trottel aus. Ja. Wallah, wo ist der Unterschied? Ja? Zwischen einem Tier, einem Haiwan und der Ehe eines Kafirs. Ja? Das, was ein Kafir machen kann mit seiner Frau, kann ein Esel auch machen. Und ein Hund auch. Der Esel macht es vielleicht besser als er. Und das ist nicht etwas, womit er angeben kann. Sondern die islamische Ehe hat seine eigenen Maßstäbe. Aufgebaut auf Koran und Sunna. Stimmt's? Barakallahu fikum. Deswegen werden wir inshallah ta'ala ein paar Vorträge wieder. Wir haben ein paar Vorträge gemacht über die Rechte des Mannes und die Rechte der Frau. Wenn wir sagen, Rechte und Verpflichtungen. Ein Mann hat seine Verpflichtungen und und die Frau hat auch Verpflichtungen, Pflichten, die muss das machen. Und der Mann muss das auch machen. Aber auf der anderen Seite haben sie auch Rechte. Und wie gesagt, Allahu Mustan. Kommen wir inshallah ta'ala zu unserem Thema. Okay, das werden wir inshallah ta'ala, darüber haben wir gestern ein bisschen geredet. Ich hoffe inshallah ta'ala, wir können hier noch zwei Regeln erwähnen inshallah ta'ala dann später. Oder Regeln, du hast damit begonnen. Eigenschaften der Kuffar. Barakallahu fikum. Taib. Dann sagt Sheikh rahimahullah ta'ala. Wa qawluhu. وكانوا من قبل يستفتهون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين. Die Eigenschaft der Kuffar damals, und wenn wir sagen Kuffar in dieser Aya, welche Kuffar sind in dieser Aya gemeint? Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Die Juden hatten damals Schrift. Die hatten Tora. Und sie haben die ganze Zeit zu den Muschrikin, die Götzendiener in Mekka oder auf der arabischen Halbinsel, sie hatten kein Buch. Sie waren Ummiyun, Analphabeten. Sie konnten nicht lesen und schreiben. Sie hatten kein Buch. Halas? Diese Juden oder diese Ahlul Kitab haben ihnen immer gesagt, Inshallah ta'ala, Allah wird einen Propheten schicken und er wird uns anführen und wir werden euch, Ayyuhal Mushrikun, alle fertig machen. Wir werden euch töten. Die Juden wussten, dass der Prophet alaihi salatu wasalam kommen wird. Allah beschreibt im Taurat, im Tora, im jüdischen Buch, und Allah beschreibt im Bibel, also im Evangelium, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasalam, dass er kommen wird. Okay? Und die Juden oder Ahlul Kitab, sie wussten das. Okay? Ahlul Kitab haben gewartet auf den neuen Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Aber wie es bis zu diesem Zeitpunkt immer üblich war, alle Propheten, okay, von Benu Israel, waren selber von Benu Israel, oder nicht? Sie waren Söhne von wem? Abstammung von Ishaq, barakallahu fikum. Aber als Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, er war nicht von Ishaq, er war von Ismail, der zweite Sohn von Ibrahim alaihi salam. Also er war nicht von den Juden, von Benu Israel, sondern er war ein Araber. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Sie haben also bis dahin zu den Muschrikin gesagt, Inshallah, ein Prophet wird jetzt kommen. Wir erwarten ihn. Es steht in unseren Büchern geschrieben. Allah wird einen neuen Propheten schicken und Ayyuhal Mushrikun, wir werden euch fertig machen. Wir werden euch töten. Wir werden euch vertreiben. Ihr seid dran, ihr seid fällig. Aber als der Prophet kam und er war kein Israeliter, sondern er war von den Arabern, فَلَمَّا جَاءَهُمَا عَرَفُوا, als ihnen das kam, was sie gut kennen, sie kennen den Propheten sehr gut, كَفَرُوبِ, sie haben Kufr in ihn gemacht. Sie haben nicht geglaubt. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, verflucht sollen die Kuffar sein. فَلَعْنَةُ اللَّهِ, Allahs Fluch soll auf die Kuffar sein, auf die Ungläubigen. Kommen wir inshallah, was hat diese Aya, also Wajhul Istidlal, Beweisführung oder Argumentation, wie können wir mit dieser Aya, mit diesen Worten Allahs, diesen Worten Gottes, wie können wir diese erste Messe halt argumentieren? Wir haben gesagt, was war für die Kuffar üblich und ist bis jetzt noch immer üblich. Wer etwas versteht und Ilm hat und liest und sich auskennt und Macht hat und Führung und ja, das, die sind gut. Ja. Allah antwortet mit dieser Aya, dass das, was sie machen, Batil ist. Wie? Die Juden damals auch stark waren. Die Juden waren stark damals. Ja? Die Juden auf der arabischen Halbinsel, was waren sie? Sie waren Händler. Sie hatten in ihren Händen zwei Sachen. Ja? Zwei wichtigste Sachen hatten die jüdischen Stämme. Benu Qainuqa, Beni Qurayza und Benu Nadir. Die hatten zwei Sachen in ihren Händen. Sie hatten die Finanzen, also das Gold, und sie hatten die Datteln, Nahrung. Und das Gleiche haben sie auch heute in unserer Zeit. Die Kuffar, die Juden, haben die Finanzen in ihren Händen und sie haben auch das Essen in ihren Händen. Stimmt's? Ja. Sie waren mächtig. Und sie hatten noch ein Buch von Gott. Sie hatten ein Buch von Allah, Taurat, von Musa a.s. Ja? Und was hatten die Muschrikin? Sie hatten nicht, sie hatten Statuen. Ja? Statuen, Menat und Uzza und Lat und irgendwelche Statuen. Über 300 Statuen standen in Mekka um Kaaba herum. Ja? Man konnte sich sogar eine eigene Statue selber basteln. Ja? Wie überliefert wird von einem Sahabi, er hat sich einen Gott gemacht aus Datteln, einen Götzen. Und dann wurde er irgendwann einmal hungrig und hat den Gott gegessen, seine Gottheit. Ja. Du nimmst und schnitzt dir deinen eigenen Götzen, wie zum Beispiel diese Vollidioten, diese Buddhisten oder diese Hinduisten, ja, die glauben an Ratten und beten Kühe an. Ja. Und dann kommen die Muslime und Bismillah und schlachten die Kuh. Allahu Mustan. Oder dieser Fette mit den großen Ohren. Aywa. Na, Shiva ist diese Frau mit diesen vielen Händen. Ja, Elefant noch? Ja. Egal, alles Blödsinn. Das ist. Tay barakallahu fikum. Diese Juden waren was? Sie waren die Herrscher dort. Aber als ihnen der Prophet kam, Prophet, wie gut kannten sie den Propheten Muhammad s.a.w.? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ. Sie kennen ihn so gut, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Im Alten und im Neuen Testament. Okay? Er beschreibt sie präzise, subhanallah. Präzise, wie sie sein werden, was sie machen. Alles präzise, subhanallah. Ja? In einer Überlieferung wird bei den Juden erwähnt, wie ist die Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Eine ihrer Eigenschaften ist, sie stürzen sich in den Tod, in die Schlacht, so wie sich diese Bergflüsse den Berg runterstürzen. Das wird die Eigenschaft der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein. So werden sie nach vorne mit ihren Schwertern marschieren. Das haben sie doch auch dann später, alhamdulillah, erlebt. Aber wenn die Muslime die Rechtleitung verlassen, dann sind sie in. Dann haben sie keine Heimat. Aber so ist es auch gut, inshallah. Aywa, wo sind wir stehen geblieben? Barakallahu fikum. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagt über. Also die Juden hatten alles, die haben. Aber hat ihnen das was genützt? Nein, als der Prophet kam, haben sie nicht, die haben nicht geglaubt. Obwohl sie wussten, er ist der Prophet. Auch heute, in unserer Zeit, zum Beispiel. Nehmen wir einen Araber, okay, ein Araber, und schicken wir ihn zum Beispiel in eine albanische Moschee. Okay, was will der, oder? Schleicht dich, wir haben unseren albanischen Hodja. Ja? Oder schickst du einen Türken in eine tschetschenische Moschee. Sag, was will der, verzieh dich, wir haben unsere eigene Hodja. Ja? Wir wollen nicht von ihm. Ja, aber er erzählt Hak, er erzählt Koran und Sunna. Wir wollen unseren eigenen. Nationalismus. Ja? Und das ist das, was heute viele Leute zerstört. Ja? Allah muss dann, genau so wie Juden damals. Ja? Der Prophet kommt, Araber, sie wollen ihn nicht, weil er Araber ist. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie verflucht, weil sie Ilm haben. Derjenige, der Ilm hat, aber das Gegenteil macht, ist verflucht. Und derjenige, der viel macht, Gutes macht, und dabei kennt sich null aus, er macht alles falsch. Er ist was? Ah. Dal. Dal bedeutet was? Irre gegangen. Dal bedeutet irre gegangen. Taib, diese Eier, die wir gerade erwähnt haben, Barakallahu fikum, sagt Ibn Kassir. Ey, وَكَدْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ قَبْلِ مَجِيهِ هَذَا الرَّسُولِ بِهَذَا الْكِتَابِ يَسْتَنْسِرُونَ بِمَجِيهِ عَلَىٰ أَعْدَاهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Also die Juden haben vor, bevor der Prophet gekommen ist, haben sie gesagt, inshallah, wenn der Prophet kommt, wir erwarten einen Propheten, wir werden euch fertig machen, euch Mushrikin. Aber als er kam, haben sie ihn nicht geglaubt. Imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, sagt, Omar kam zu Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam war wer? Einer der angesehensten Juden und einer der Gelernten. Taib. Er sagte zu ihm, أتعرف محمد صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ Weil Allah sagt, يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. Also die Juden kennen den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم so gut, sie kennen ihn so gut wie ihre eigenen Söhne. So präzise beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ha? Was bedeutet Muhammad? Das Wort Muhammad. Lala, es kommt von Hamd. Der Gepriesene, der Gelobte, der Lobenswerte. Zum Beispiel, wenn du jemanden lobst, er ist Mashallah, er ist Rechenschaft und Ehrenwert und, du lobst ihn. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat solche Eigenschaften, dass man ihn nur loben kann. Man lobt ihn für was? Für sein Benehmen. Man lobt ihn für seine Gerechtigkeit. Man lobt ihn für seine Tapferkeit. Man lobt ihn für sein Aussehen, alaihi salatu wasalam. Man lobt ihn für seine Ibadah und seine Gottesfürchtigkeit. Und. Also, Allahu Akbar. Deswegen heißt er Muhammad, der Gelobte oder Lobenswerte. Sallallahu alaihi wasallam. Und genau so erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala ihn im Taurat, in Tora, Muhammad. Aber, was haben diese Leute gemacht? Zum Beispiel, nennst du mir einen muslimischen Namen? La, einen anderen, lau samacht. Mustafa. Mustafa kommt von Istifa, Istafahu. Ja? Der Auserwählte. Mustafa bedeutet der Auserwählte. Okay? Und jetzt haben wir hier einen Text, der steht, Mustafa dachal al-Masjid. Mustafa ist in die Moschee reingekommen. Okay? Und ich übersetze das Wort wörtlich auf Deutsch. Der Auserwählte ist in die Moschee reingekommen. Okay? Der Auserwählte. Du hast jetzt einen Text, übersetzt von Arabisch auf Deutsch. Der Auserwählte. Okay? Der Auserwählte. Du hast nicht gesagt Mustafa. Ja? Genau so haben diese Kuffar das Wort Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Lobenswerte umgetauscht. Ja? Der Lobenswerte wird kommen. Der Lobenswerte wird kommen. Deswegen warten die Kuffar noch immer auf irgendeinen Lobenswerten, der kommen wird. Warum? Weil sie den Namen Mohammed absichtlich verändert haben. Sie haben die Eigenschaft übersetzt, aber nicht den Namen. Noch ein anderer muslimischer Name. Muhtar. Muhtar bedeutet auch der Auserwählte. Ja. Ja, ja. Yasir. Yasir kommt eigentlich von Yusr. Yusr bedeutet Erleichterung. Ja? Ayub weiß ich nicht. Maidri. Ibrahim ist, hat keine Bedeutung, ist ein solche Namen, Ibrahim nennt man Mu'arrab. Mu'arrab bedeutet dem Arabischen angepasst. Normalerweise heißt der Name Abraham, okay? Aber er wurde dem Arabischen angepasst, Ibrahim. Weil Ibrahim a.s. war ja kein Araber. Ha? Esch? Maulududdin, Geburt der Religion. Maulududdin. Esch? Auch. Shu'aib, ich weiß nicht, was das bedeutet. Arif, Basane Madri, Mamana. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Al-Muhim, hey, wir werden vom Thema ab. Was willst du? Omar. Omar ibn Khattab. Allahu alam, Adri. Vielleicht von Umr. Umr bedeutet was? Alter. Alter, Alter. Alter im Jahren, nicht Alter, hey, Alter. Okay. Taib Umr, radiallahu anhu, fragt Abdullah ibn Salam, kennst du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wie du deinen Sohn kennst? Qala na'am wa akthar. Ich kenne ihn und besser als das. Ba'ath Allahu aminehu fi sama'i ila aminihi fi ardihi. بنعته فعرفته وابني لا أدري ما كان من أمي. Also der Vertrauenswürdige im Himmel. Allah hat seinen Vertrauenswürdigen. Allah hat seine Vertrauensperson im Himmel zu seinem vertrauenswürdigen Person auf die Welt geschickt. Wer ist der Vertrauenswürdige im Himmel? Jibril a.s. So, also das ist die Ausdrucksweise von Abdullah ibn Salam. Okay? Der war ein Jude, dann hat er Islam angenommen. Er sagt, er hat was? Er hat Jibril zu Mohammed s.a.w. geschickt. Ja? Halas? Barakallahu fikum. Und er sagt, und mein Sohn, ich habe keine Ahnung, was ist mit meinem Sohn. Ja. Aber den kenne ich sehr gut, weil Allah hat ihn ganz gut im Koran beschrieben. Aywa, in Torah, entschuldige, barakallahu fikum. Taib. Dann erwähnt Sheikh Hazim noch hier einige Sachen. Subhanallah, meine Augen schließen sich von alleine. Ich habe wahrscheinlich heute ein paar bekommen. Ja. Taib. Aywa, das ist jetzt eine wichtige Angelegenheit, inshallah. Sagt Sheikh Hazimi, Wajhul Istidlal, die Beweisführung oder die Art, wie man Beweisführung macht mit dieser Aya. An Allah akhbara عن اليهود وأنهم يعرفون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لما كان هذا العلم من غير ثمرة صار مردودا على صاحبه. الله سبحانه وتعالى berichtet uns in dieser vorherigen Aya, يعرفون كما يعرفون أبنائهم. Allah berichtet uns, dass die Juden den Propheten صلى الله عليه وسلم ganz genau kannten. Aber wenn ein Wissen, das du besitzt, keine Früchte trägt, ist es ein Wissen, das gegen dich spricht und sich gegen dich wendet. Und Yomul Kiyama wird es ein Beweis gegen dich sein und nicht für dich. Okay? Jetzt kommt jemand und sagt, ich habe Doktortitel in Medizin. Medizin ist eine Wissenschaft. Okay? Wenn jemand einen Doktortitel hat in Medizin, okay, dann ist er wirklich ein Alim, man kann sagen ein Alim. Warum? Weil er kennt sich mit einer sehr, sehr wichtigen Angelegenheit aus. Einer besonderen Sache. Eine Sache, die man Ilm nennen kann. Ilm al-Sharia, das Wissen im Islam und das Wissen in Medizin, das kann man Ilm nennen. Alles andere ist kein Ilm, sondern Tajruba, ist eine Erfahrung halt. Okay? Aber Medizin ist Wissenschaft. Al-Muhim, wenn dieser Mann, der Doktortitel in Medizin hat, ist ein guter Arzt und so weiter und so weiter, ja? Wenn er keine Iman billahi hat, er glaubt nicht an Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich sage, er glaubt nicht an Allah, dann meine ich damit, er gehorcht nicht Allah und seinen Propheten. Weil derjenige, der Allah und seinen Propheten nicht gehorcht, derjenige, der nicht macht, was Allah ihm befehlt und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa yasim billah, er macht noch das Gegenteil von dem, was Allah befehlt und sein Prophet. So einer glaubt nicht an Allah. Definitiv. Glauben bedeutet in Tat umsetzen. Das ist Beweis deines Glaubens. Ja? Wenn du nur mit deinem Herzen irgendwas glaubst, die Leute glauben alles Mögliche. Allahu musta'an. Ja? Manche Allah muss dann, manche glauben an so einen Blödsinn, dass sie sich schämen, zu sagen, an was sie glauben. Manche Leute glauben zum Beispiel an UFOs. Ja. Egal. Manche Leute glauben an Wiederbelebung, ja, Inkarnation. Wenn er stirbt, wird er im nächsten Leben irgendwas anderes sein. Eine Schildkröte oder ein Hai oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Leute glauben an sowas. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Wisst ihr, was sie glauben? Sie glauben, dass sie ewig werden, erleben werden. Zeugen Jehovas, sie glauben, sie werden ewig leben. Und wenn du ihnen sagst, hörst, du wirst eines Tages sterben, er sagt, nein, nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Keiner fragt dich, ob du willst oder nicht, aber sterben wirst du schon. Er sagt, nein, wir werden nicht sterben. Okay, zeig mir einen von euch. Seid ihr nicht dicht im Kopf? Zeig mir einen von euch, der das geschafft hat, der nicht gestorben ist von Zeugen Jehovas. Ja? Wie blöd muss man sein, Allahu Akbar. Und wo wir schon über diese Zeugen Jehovas sind, reden, heute in der Früh, ja, um 10 Uhr, ich hatte Kopfschmerzen, ich liege, auf einmal, meine Frau kommt und sagt, da sind irgendwelche Männer vor die Tür. Ich habe gedacht, nass. Ich habe gedacht, jetzt sehen wir da drüber, aber ich mache die Tür auf einmal ein Mann, sehr fein, also im wahrsten Sinne des Wortes, schick, ja, schön angezogen, schöne Frisur, schöner Schnurrbart, so ganz fein, schön rasiert, schöne Zähne, Brille. Er war wirklich sozusagen elegant. Aiwa, und noch seine Ausdrucksweise. Sehr nett, sehr freundlich. Und ich komme raus, ich schaue ihn an. Bitteschön. Dann hat er begonnen, die erste Frage, braucht ein Mensch Gott? Ich sage, hör zu, wir sind Muslime, wir sind Gläubige, wir glauben an Gott, subhanahu wa ta'ala. Er sagt, ja, aber Abraham, und dann hat er, ich sage, hör zu, das ist jetzt eine lange Debatte, Diskussion, und ehrlich gesagt, mir wäre lieber jetzt eine Aspirintablette, als dass ich jetzt mit dir jetzt hier diskutiere. Ich habe wirklich keine Zeit. Er sagt, okay, können Sie sich bitte Zeit nehmen, vielleicht wird es, ich sage, ja, Allah, gib. Ich habe genommen dieses, wie heißt dieses Buch? Das, was sie verteilen, das heißt Turm, Wachturm, ja, sag ja, Allah, gib. Er sagt, ich könnte am Abend wiederkommen. Ich sage, nein, bitte nicht. Ich habe wirklich keine Zeit. Ja. Ich habe dann die Tür zugemacht und die sind weggegangen. Aber das Interessante ist, dass sie solche Leute schicken. Sie werden nicht jemanden schicken, der sich null auskennt, sondern jemand, okay, die kennen sich auch nicht null aus, sie haben keine Ahnung von Religion, okay? Aber seine feine Art, ja, sein Achlak, mit Achlak kann man Sachen vollbringen, die man mit Vorträgen nicht machen kann. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja? Du gehst zum Beispiel, ich habe solche Schuyuch in meinem Leben gesehen, Wallahi. Okay? Du kommst zu seinem Vortrag, wenn du kommst zu spät, er macht dich fertig. Wenn du nicht Hausaufgaben machst, er macht dich fertig. Wenn du Prüfung nicht bestehst, er macht dich fertig. Ja, er macht dich immer fertig. Aber er ist ein Alim. Halas. Er ist ein Alim im wahrsten Sinne des Wortes. Okay? Wallahi. Sein Kopf ist Subhanallah. Und du hast Respekt vor ihm. Wenn du ihn siehst, du kommst und küsst ihn auf die Stirn. Ja? Wallahi. Aber in Sachen Dawa, er kann keine Dawa machen. Er kann nicht mit dir lachen und dich auf die Schulter klopfen und er sagt, ja komm, setz dich hin und lerne ein bisschen was. Was ist mit dir? Ja? Aber Daya sind Leute, sie haben nicht so viel Ilm wie die großen Ulema, aber sie haben Achlak und wissen sie, wie sie mit Leuten umgehen. Ja? Ist es nicht so? Was sagen die Salaf, rahimahumullah ta'ala? Ja? Er sagt, ich habe Angst, mit Ahlul Bida zu sitzen, weil ich habe Angst, dass er mich anlächelt, ja? dass mich dieses Lächeln verführt. Ja? Hey, Assalamu alaikum, Bruder, wie geht's? Ah? Und dann verpasst er dir irgendeine Spritze, irgendein Virus. Ja? Aywa, die Ahlul Bida in unserer Zeit. Ja? Wir haben eh geredet über diese Sekte in unserer Zeit, die zu Fikhu Taysir aufrufen. Ja? Diese Modernisten, okay? Diese Liberalen, die rufen auf, die betrügen die Leute. Fikhu Taysir, Erleichterung. Wir müssen den Leuten erleichtern. Wir dürfen nicht so erleichtern und erlaubt ihnen das, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Das ist keine Erleichterung, du hast ihn reingelegt. Du hast ihn Jahannam verkauft. Ja? Alles schieben sie unter die Mes'ela. Was? Darura. Was ist Darura? Lala, Darura bedeutet große Notwendigkeit. Darura bedeutet Notwendigkeit. Das ist, sie sagen, ja, Habibi, wir leben in Europa. Ein Mann braucht ein Haus, wo willst du wohnen? Und du hast aber kein Geld. Du darfst Kredit nehmen. Bank kauft für dich Haus, 50.000 Euro, 100.000 Euro, und du zahlst der Bank ein bisschen mehr. Ja? Das ist eine Notwendigkeit, man muss das machen. Und erlaubt auf diese Art und Weise das, was Allah verboten hat. Die Zinsen, Riba. Yamhakullahu Riba. Allah zerstört den Segen in Riba. Ja? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'adhanu. Was? Biharbi min Allahi wa Rasuli. Ja? Wenn ihr nicht aufhört mit Zinsen. Fa'adhanu biharbin min Allahi wa Rasuli. Dann habt ihr den Krieg Allah erklärt und seinen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Derjenige, der absichtlich mit Zinsen arbeitet, von Zinsen lebt, ja? Absichtlich, sage ich. Unabsichtlich, manchmal passiert es unabsichtlich. In einem anderen Hadith sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, niemand wird sich komplett von den Zinsen retten. In welchem Sinne? Die werden sich irgendwie unterjubeln in deinen, du kannst nichts machen. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Aber das, was du nicht weißt, was du selbst nicht verursacht hast, inshallah ta'ala, dafür wirst du auch nicht bestraft werden mit Allah. Aber wir reden jetzt von Absicht. Diese Schuyuch, diese Ulema, oder was sie sind, das sind Schwachköpfe, ja, haben den Leuten erlaubt, dass sie Zinsen nehmen. Was gibt's noch? Darura. Ja? Er sagt, ja? Wählen gehen, ja, wir müssen das machen. Wenn wir nicht wählen gehen, dann werden die Kuffar gewinnen in der Wahl. Es gehen sowieso nur Kuffar wählen. Und nur Kuffar lassen sich wählen. Was haben wir damit zu tun? Wir haben damit nichts zu tun. Ha? Was glaubst du, einer dieser Parlamentarier, glaubst du, er interessiert, du interessierst ihn was? Er will sein Geld halt, er will seinen Lohn. Wenn er gewinnt, dann gibt es noch mehr. Allahu Mustan. Und ich sehe mir das Gleiche, subhanallah. Ha? Die Leute sind, zweite Sache, Maslaha. Was ist Maslaha? Vorteil oder Nützen. Das ist nützlich, das ist nützlich. Yalla. Alles, was nützlich ist, bedeutet automatisch, es ist erlaubt oder was? Und auf diese Art und Weise tun sie die Leute auch betrügen, reinlegen. Nützlich, es ist nützlich. Wenn man jetzt Alkohol produziert und es verkauft, das ist ja auch nützlich. Ganz besonders jetzt zu Weihnachten. Die Kuffar trinken sich deppert. Du produzierst Alkohol und verkaufst es. Wirst Mashallah verdienen. Ja? Und als Wiedergutmachung schickst du 1000 dafür, Sabilillah. Allahu Akbar. Mashallah, was für ein Mu'min. Ja? Ja? Gibst 100 Euro für die Moschee, schickst 100 Euro an Waisenkinder, weißt du, unterstützt deine Familie. Alles Nützen. Aber auch wenn es ein Nützen gibt, äußerlich, Allah hat es verboten. Und er hat dir nicht erlaubt, dass du jetzt sagst, nützen nicht. Ja? Halal halalu bayin. Wal haramu bayin. Das Erlaubte ist klar und deutlich. Und das Verbotene ist klar und deutlich. Alas. Der Schaden ist größer. Allahu mustan. Oder zum Beispiel, sie manipulieren mit Worten. Die verdrehen die Bedeutung. Oder nicht? Die verdrehen die Bedeutung. Zum Beispiel, die kommen und sagen, Hijab. Was ist Hijab in der arabischen Sprache? Hajjebe, yuhajjibu shay. Etwas bedecken, verdecken. Das bedeutet, Hijab bei einer Frau ist das, was sie bedeckt. Und eine Hose bedeckt genauso gut. Eine Hose, eine enge Legging-Hose bedeckt. Und dieser Ninja-Anzug bedeckt auch. Es bedeckt. Ist es bedeckt? Die Frau ist verdeckt. Das bedeutet, das Hijab. Aber die Schwachköpfe wissen nicht, dass Hijab das ist, was die Frauen der Sahaba getragen haben. Das ist Hijab. Ja? Was ist Hijab? Hijab ist das, wie sich die Frauen des Propheten a.s. und die Frauen damals angezogen haben. Das ist Hijab. Und nicht Hijab im wörtlichen Sinne, dass du sagst, dass sie sich bedeckt. Ja. Welcher, ich weiß nicht, mir fallen keine Worte ein. Welcher Schwachkopf hat diesen Burkini erfunden? Ja? Burkini, wisst ihr, was Burkini ist? Burka ist dieses, was Frauen in Afghanistan tragen. Mit diesem Netz vorne. Burka. Und Bikini. Burkini. Also Bikini für muslimische Frauen. Habt ihr das nicht gelesen in den Zeitungen? Oh ja, habt ihr gelesen? Ha? Irgendein Hodja hat Fetwa gegeben, das ist erlaubt. Sie zieht so einen Taucheranzug, ha? Und auf Kopf hat sie noch so ein Tuch und sie geht schwimmen. Wallahi, vor zwei Jahren, eine Frau hier im 20. in der Dammstraße, gibt es einen Schwimmbad, diese manche solche Wiener Wohnhäuser haben Schwimmbad ganz oben. Okay? Und sie hat ihren Burkina angezogen, ist raufgegangen, wollte schwimmen. Nachbarn sind aufgestanden, irgendwelche Nazis haben nicht erlaubt, hin und her. Sie hat die Polizei angerufen und sie hat gewonnen. Sie will ihre Rechte. Sie will mit ihrem Burkini schwimmen gehen. Wer hat ihr diese Fetwa gegeben? Diese Betrüger, diese, die haben Ilm. Er hat Ilm. Aber was nützt ihm sein Ilm? Was nützt ihm sein Ilm? Allahu Mustan. Ja? Burkini. Auch Shabab, auch Bart. Okay? Was ist Bart in der arabischen Sprache? Ja? Bart sind Haare im Gesicht. Ja? Haare. Und er macht sich irgend so eine Saksuka, so einen Eistee-Bart, weißt du, irgendwas. Er sagt, er hat einen Bart, lass ihn in Ruhe. Das ist Sunnah, er hat einen. La, la, la, Habibi. Bart ist das, was der Prophet getragen hat. Das ist Bart. Ja? Und nicht irgendwelche Autobahnlinien, irgendwelche, ja, das ist kein Bart. So Linien ist der. Ja? Dieser Strich, wie heißt dieser Strich? Ja, voll und diese Striche auf der Autobahn. Allahu Mustan. Er sagt, er hat einen Bart. Oder wie diese zum Beispiel diese saudischen Herrscher, diese saudisch-arabischen Könige, so mit so Bart. Er hat einen Ziegenbart, ja. Das ist kein Bart. Bart ist das, so wie die Sahaba damals getragen. Das ist Bart. Ja? Sie spielen also mit Worten, verdrehen die Bedeutungen. Genau auf das hat uns der Prophet Sassanem aufmerksam gemacht. Sie werden alkoholische Getränke, sie werden ihnen andere Namen geben. Schöne Namen. Okay? Irgendwelche Namen werden sie bekommen, halt, keine Ahnung. Wodka oder keine Ahnung. Ja. Cocktail oder sowas. Ja? Der Shaitan also wird sie dazu bringen, dass sie falsche Namen geben. Und nicht Khamr. Al-Khamr ist was? Wein. Sie werden ihnen andere Namen geben, damit sie sich den Leuten unterjubeln können. Aber es verändert nicht die Tatsache, dass es alles, was ihr sagt, ist richtig, mashallah. Taib. Dann sagt Sheikh Hazimi, Leise kullu men utiya ilmen intafa bihi. Nicht jeder, der Wissen, nicht jeder, dem Wissen gegeben wurde, er kann dieses Wissen ausnützen. Ja? Und die Salaf sagen sie, Al-Quran, der Koran ist, lekke au aleik. Der Koran wird Yomul Qiyamah für dich sprechen oder gegen dich. So viel zu diesen. Oh, Mashallah, er kann so gut Koran lesen. Er hat so gute Stimme. Er kann Tajweed. Er kann Koran auswendig. Er kann Koran auswendig. Und was nützt ihm das? Wenn er nicht danach lebt, wenn er nicht danach handelt, dieser Koran wird gegen ihn Yawmul Qiyamah sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dieser üblen Strafe bewahren. La hawla wa la quwwata illa billah. Taib. Und dann sagt Sheikh Hazim, wali hadha, fa innahu la yaktadi biman utiya ilman, wa lam yakun ilmuhu musahiben bi amal. Deswegen, man befolgt nie jemanden, dem Wissen gegeben wurde, aber er handelt nicht nach diesem Wissen. Er handelt anders, als ihm dieses Wissen gegeben hat. Geh zu einem Schnurrbart Hodja und sag ihm ein Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat so und so gesagt. Er sagt, ich kenne den Hadith selber. Ich habe studiert und du bist eine Pfeife, kennst dich null aus. Ja? Befolgst du dann diesen Hodja? Ja? Diesen Schnurrbart Hodja? Er sagt, ich kenne den Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, lässt euch den Bart wachsen und kürzt euch den Schnurrbart. Schneidet euch den Schnurrbart. Nehmt weg vom Schnurrbart und lasst euch den Bart wachsen. Ja? Geh und sag ihm, ich kenne den Hadith besser als du. Ja, ich kann auch Arabisch und du kannst kein Arabisch. Ich werde dich jetzt belehren. Folgt man solchen Leuten? Von solchen Leuten muss man sich in Acht geben, dass er dich nicht reinlegt. Ja. Dass er dich nicht reinlegt. Ja. Wie diese Vollidioten, diese, die im Tekfir übertreiben, die hier bei uns in Wien. Ja. Diese Afghani und wie der heißt. Nein. Was haben sie? Nein, weißt du, was sie früher? Sie haben früher Tekfir gemacht über alle Mujahideen. Und ganz besonders über Sheikh Usama. Haben sie Tekfir gemacht. Und jetzt, was sagen sie? Sagen, na Wallah, das haben wir nie gesagt. Die Leute lügen auf uns. Wallahi, das sagen sie jetzt. Und betrügen einige Brüder, die sich nicht auskennen. Die gehen zu ihm und sagen, stimmt das, dass du sagst, na Wallah, ich mach das nicht. Und dann kommen die Brüder und sagen, Subhanallah, lass die Brüder in Ruhe. Sie machen so etwas nicht. Und dann, was willst du dann machen? Was willst du dann machen, wenn du sowas hörst? Solche Leute, die lügen und betrügen und manipulieren und Allahu Akbar, keine Ehre, dass er sagt, das stimmt, ich habe das gemacht. Ja. Und dass er eventuell sagt noch, ich mache Tauba, ich lag damals falsch. Möge Allah mir verzeihen, das ist, jeder macht Fehler. Es stimmt ja auch, jeder macht Fehler, wir verstehen das. Ja. Aber dass er jetzt kommt, dieser Vollidiot und sagt, nein, ich habe nie Tekfir gemacht über die, das ist eine Lüge. Wenn man Beweise hat, schon, aber das Problem ist, die haben keine Beweise. Ja, und die machen Tekfir über die besten Menschen dieser Umma. Verstehst du? Was nützt es, wenn du jemanden nachfolgst? Wallahi, Habibi, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich rede jetzt von den Leuten, die so Leute manipulieren. Ja? Allah muss dann. Zum Beispiel, ich kann dir nichts erzählen, du kennst mich ja. Ja? Du kennst mich schon lange, ich kann dich nicht jetzt, dass ich dir jetzt irgendwelche Geschichten erzähle, du sagst, ich kenne dich, Allahs. Ja? Aber jemand, der mich nicht kennt, er kommt, er ist neu, und ich erzähle ihm, Mashallah, ich tue so, als ob ich der Gottesfürchtige bin. Und, ja? Und dann geht er zu Leuten, die mich kennen. Und die sagen, ach, der ist, vergiss den. Er sagt, nein, fürchtet Allah, ich habe mit ihm persönlich geredet, er ist, Mashallah, der gute Bruder. Er sagt, wie lange kennst du ihn? Ich kenne ihn seit ein paar Wochen. Und du kennst ihn. Schau, wie er dir den Gehirn also gewaschen hat. Allahumma mustan, la hawla wa la quwwata illa billah. Taib, wo sind wir stehen geblieben? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Naam. Al-Muhim, wir hören hier auf, inshallah, ich erwähne noch am Ende, was Sheikh Hazimi sagt. Sheikh Hazimi, rahimahullah, sagt in Bezug auf Ulema halt, okay? In Bezug auf Leute, die wirklich die Wissen haben oder Sachen gut verstehen oder sie haben Macht und Geld und sie haben starke Positionen in der Gesellschaft und so weiter und so weiter. Ja? Alles auf die Seite. Was hat Allah dir befohlen? Sheikh Hazim sagt, نحن مأمورون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا مخالفته. Uns ist befohlen, Allah befiehlt uns, dass wir dem Propheten folgen und nicht, dass wir uns dem Propheten widersetzen. Jetzt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, das stimmt, der Prophet hat das zwar befohlen, aber man darf das machen. Ja, das. Versteht ihr mich? Diese Philosophie. Ja. Der Prophet hat das befohlen oder der Prophet hat das befohlen, verboten, aber man darf schon und dann verdreht er die ganze und er hat den Hadith kaputt gemacht, oder nicht? Ja? Er hat den Sinn des Hadiths zerstört. Was willst du? Was schlimmere Dalala, schlimmere Irrgang gibt es, kann man nicht machen, subhanallah. Die Leute folgen ihre Shahawat. Ja, aber das. Aiwa, aber das ist trotzdem Manipulation. Wenn man richtig hinguckt, wird man sehen, dass es sich nur um weltliche Nützen handelt. Ja, weltliche Nützen. Aiwa. Was ist jetzt mit dem, der das betrogen wurde? So? Wer? Dem man erzählt hat, dass man wählen gehen darf, mit Beweis, so, dass er einen vertretenen Beweis Allah, Habibi, was soll ich dir sagen? Das ist ein anderes Thema. Ja? Na, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Allah Mustan. Ihr kennt ja diese Überlieferung von dem Sahabi, der mit seiner linken Hand gegessen hat. Mit seiner linken Hand hat er gegessen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ihm, iss mit der rechten Hand. Und er war so hochmütig, so arrogant, er sagt, na, ich kann nicht. Er sagt zu ihm, ich kann nicht. Na, hat mit Linkshänder, Rechtshänder nichts zu tun. Der Prophet sagt ihm, iss mit der rechten, also iss nicht mit Bishimalik, also la ta'kul Bishimalik, fa inna shaitana ya'kulu Bishimalik. Iss nicht mit deiner linken Hand, weil der Shaitan isst mit seiner linken Hand. Al-Muhim, der Prophet sagt ihm, iss mit deiner rechten Hand, und er sagt, nein, ich kann nicht. Und der Prophet sagt, mögest du auch nicht können. Der Mann hat nie wieder seine rechte Hand aufheben können. Nie wieder konnte er seine Hand hochheben. Ja, deswegen ist es sehr, sehr gefährlich, dass wenn der Prophet dir etwas befehlt oder wenn der Prophet dir etwas verbietet, dass du das Gegenteil von dem machst. Wallahi, es ist sehr gefährlich. Ja? Unsere Religion ist nicht eine Religion der Theorie. Islam ist Praxis. Ohne Praxis kein Iman. Ja? Du kannst Theorie sammeln, so viel du willst. Du kannst alle Bücher dieser Welt auswendig lernen. Du kannst Koran auswendig lernen. Bukhari und Muslim und Tirmizi und alle Sunnen. Ja? Kannst Sunnen Imam Ahmed. Nicht Sunnen Imam Ahmed. Sondern? Wie heißt das Buch von Imam Ahmed? Musnad. Musnad Imam Ahmed. Und Mu'tali Imam Malik. Ja? Nicht Mu'ta, sondern Mu'ta. Mu'ta ist in Jordanien, wo die Mujahideen, die Sahaba, die Römer kaputt gemacht haben. Aywa. Muwatta. Al-Muhim, du kannst das alles auswendig lernen. Aber wenn du danach nicht handelst, oder wayazen billah, du handelst das Gegenteil von dem, wird dir das nicht nützen. Ja? Deswegen muss man immer die Muslime warnen, wenn ihr solche Leute seht, ja? Wenn ihr solche Manipulatoren seht. Ja? Er kommt mit Krawatte und mit seinem rasierten Gesicht, will uns einen Vortrag halten im Islam. Verzieh dich. Du hast nichts zu reden. Wallah. Ist dir jemand eingefallen oder was? Halas, inshallah, barakallahu fikum. Taib sagt Allah subhanahu wa ta'ala diesbezüglich, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Das, was der Prophet euch gibt, nimmt es an. Na? وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ. Und der Prophet عليه السلام sagt, wer irgendwas macht, ja, was zu unserer Sache nicht passt oder nicht zu unserer Sache gehört, nicht vom Islam ist, verhurret, diese Sache wird abgelehnt. Taib. Wa manhiyun an mutaba'ati al-ulama min ghairi dalil. Und das ist uns verboten, dass wir den Gelehrten folgen, ohne irgendeinen Beweis, nur einfach so blind befolgen. Und das haben wir ja voriges Mal oder vorige Vorträge haben wir darüber geredet, oder nicht? Taib. Barakallahu fikum. Wir hören hier auf, inshallah ta'ala. Möge Allah mir verzeihen und euch und allen Muslimen.